Das sind die aktuellen Themen. Dorfgemeinschaftshaus dringend benötigt, Polizei Nienburg lobt Belohnung aus und 22. Spieltag in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Seit Anfang des Jahres hat die Beratungsstelle für Migranten und Flüchtlinge bei der Arbeiterwohlfahrt in Nienburg Verstärkung bekommen. Neben der bisherigen halben Stelle für allgemeine Migrationsberatung gibt es nunmehr zwei weitere Vollzeitstellen für die Flüchtlingssozialarbeit. Diese werden zu 100% vom Land Niedersachsen finanziert, so Bundestagsabgeordnete Katja Keul. Das Projekt Dorfladen in Linzburg und das geplante Dorfgemeinschaftshaus nehmen immer mehr konkrete Formen an. Fördergelder sind beantragt, eine Immobilie wurde bereits erworben. In der Immobilie Ölschläger soll beides realisiert werden. Ein Dorfgemeinschaftshaus in Linzburg sei dringend notwendig, so Bürgermeister Jürgen Leseberg. Das Dorfgemeinschaftshaus hat eigentlich die Aufgabe, die heute eine funktionierende Gastwirtschaft hat. Sie brauchen irgendwo einen Mittelpunkt, für mich so ein Schlagwort. Wenn ich auf dem Dorf wohne, will ich wenigstens anständig beerdigt werden. Also sie müssen den Kaffeeschmaus schon vor Ort irgendwo dann durchführen können. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Räumlichkeiten. Oder für Vereinsfeiern oder für einen runden Geburtstag. Also keine Konkurrenz groß zur Gastronomie, aber eben so für diese alltäglichen Sachen brauchen sie ein Dorfgemeinschaftshaus. An zwei Samstagen kam es in diesem Jahr in einem Zweifamilienhaus in der Delle 4 in Stöckse zu vorsätzlichen Brandstiftungen. Die Tatzeiten waren jeweils am 30. Januar sowie am 5. März. Die Sachschäden lagen bei 100 bis 300.000 Euro. Nunmehr hat die Polizei Nienburg für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen, eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Spitzenreiter Mönchehagen kommt an Nimus Riede zum ASC Nienburg. Verfolger Eistrup empfängt Angstgegner Steierberg, Liebenau trifft auf Rodewald und Lese auf Rehburg. Kreuzruh-Kuddesdorf hat seine vier letzten Spiele allesamt verloren. Nun soll die Kehrtwende gegen Husum her, hofft Trainer Heiner Stronk. Wir haben ein Heimspiel und versuchen auch dieses Spiel positiv immer anzugehen und versuchen, den einen oder anderen Punkt eben zu ergattern. Jede Serie endet auch einmal und ich hoffe, dass es gegen Husum der Fall ist. Die weiteren Spiele im Überblick. Loccum trifft auf Haßbergen, Stöckse empfängt Seppenhausen-Balge und Nendorf Intercomata Nienburg. Anpfiff der Begegnungen ist Sonntag um 15 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.